Deutschlandfunk, der Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon, Henning von Lewies. Afghanistan ist aus den Schlagzeilen verschwunden. Die Welt blickt auf Amerika. Schauplatz Salt Lake City, Olympia 2002. Jubeln gegen die Terrorangst. Jutta Falke im Rheinischen Merkur. Kein Zweifel, diese Olympischen Winterspiele müssen einen Widerspruch verkraften. Hier die olympische Idee, die den Geist des Friedens und der Völkerverständigung weitertragen soll. Da das Gastgeberland, dem mitten im Krieg gegen den Terror der Sinn wohl weniger nach Versöhnung steht. Doch gibt es nur eine Wirklichkeit? In der Geschichte Olympias ließen sich genügend Beispiele nennen, in denen lokale Konflikte und internationale Spannungen den Sport beeinflussten. Die Sommerspiele in Moskau im Jahr 1980 wurden vom Westen boykottiert. Übrigens wegen des Einmarsches sowjetischer Truppen in Afghanistan. Schon vergessen? Heute stehen andere Truppen in Afghanistan. Krieg und Spiele. Eine Weltmacht und ihre Bürger, die von der Welt herzlich wenig wissen. Olympia 2002. Anmerkung von Roger Willemsen in der Wochenzeitung Die Woche. 98% aller US-Bürger sind stolz, Amerikaner zu sein. 20% aber können auf einer unbeschrifteten Karte nicht zeigen, wo die USA liegen. Da waren die gut 15 Millionen Euro Bestechungsgelder für IOC-Mitglieder gut angelegtes Geld. Stellten sie doch wenigstens die Ausrichtung der Spiele in Salt Lake City sicher, das die Mehrheit der Amerikaner nicht für Ausland hält. Wie aber soll das im Sommer werden, wenn die Fußball-WM in Südkorea und Japan stattfindet? Zwei Länder, die über 75% aller US-Bürger auf keiner Karte finden können. PISA, hilf? Egal, auch die Achse des Bösen ist eine Achse nach nirgendwo. Das Ausland kommt im US-Fernsehen kaum vor. Und wozu braucht man im Sport die Abbildung ausländischer Gegner, wenn nicht als Kontrastmittel für die eigenen Stärken? Auch das IOC hat eine Politisierung der Spiele nicht verhindern können. Die World Trade Center Flagge wurde in die Eröffnungszeremonie getragen. Protest dagegen ist anti-amerikanisch. Und da für die Terroristen ist, wer nicht für uns ist, stellt sich Präsident Bush zur Eröffnung der Spiele nicht mehr unparteiisch, wie all die präsidialen Weicheier vor ihm auf neutralen Grund, sondern mitten in die US-Mannschaft. Und er revolutionierte auch die ärgerlich neutrale Eröffnungsformel durch Verweise auf die eigene große Nation. Um die große Nation Amerika ist es nicht zum Besten bestellt, zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht. Und das bekommt die Welt zu spüren. Amerika will ihr Geld. T. Fischermann und W. Uchatius in der Zeit. Der große Sieger der Olympischen Winterspiele steht schon fest. Es ist kein Skispringer, kein Abfahrtsläufer und kein Rodler. Es ist Amerika. 5 Monate nach den Terroranschlägen berauscht sich eine Nation mit Fahnen und Fanfaren an sich selbst. Und die übrigen Nationen erweisen ihr die größte Ehrerbietung des globalen Kapitalismus. Sie leihen den Amerikanern ihre Ersparnisse. Amerika lebt auf Kosten des Auslands, sagt Wolfgang Filk, Ökonomieprofessor an der Universität Trier. Erst recht, seitdem George W. Bush Präsident ist. Ein ausgeglichenes Budget will er erst von 2005 an vorlegen. Und kein Haushaltsexperte glaubt daran. Schuldner Amerika. Der wachsende Schuldenberg hindert die USA nicht daran, neue Kriege vorzubereiten. Und darüber sind Washingtons Verbündete in Europa alles andere als begeistert. Kontinentaldrift. Sabine Rosenblatt in der Woche über die Abkehr der Europäer vom amerikanischen Kriegskurs. Donnerwetter, die Europäer trauen sich was. Seit George W. Bushs haarsträubender Rede von der Achse des Bösen vergeht kein Tag, ohne dass ein europäischer Politiker Washingtons waffenklirrende Großmannssucht kritisiert. Tiefer könnte der transatlantische Graben kaum sein. Am dramatischsten zeigt sich das in der Nahostpolitik. Alle EU-Regierungen sind entsetzt über die arrogante Dummheit, mit der die Bush-Administration dort agiert. Anstatt Sharon zu zügeln, lässt sie sich von ihm zu ihren Irak-Kriegsplänen beglückwünschen und sich in eine neue Konfrontation mit dem Iran treiben. Die Nahostreisen Jack Straws und Joschka Fischers in dieser Woche sind zunehmend verzweifelte Anstrengungen, die ineinander verkrallten Kontrahenten auseinanderzuzerren. Es wird nichts helfen, aber es muss trotzdem getan werden. So wie auch nur beharrliche und einstimmige Kritik an Amerikas Kurs die Washingtoner Bellizisten bremsen kann. Denn seit die Supermacht ihr Pentagon-Budget gigantisch gesteigert hat und nun allein für 40% der Weltmilitärausgaben gerade steht, scheint Krieg in manchen Köpfen dort zum Allheilmittel für die Gebrechen der Welt geworden zu sein. Amerika auf Kriegskurs. Oder, wie die Hamburger Zeit es formuliert, Amerika im Blindflug. Matthias Nass über den Irak im Visier der USA. Das Ziel, der Sturz Saddam Husseins, möglichst noch in diesem Jahr. Aber ein Angriff auf Saddam als Konsequenz des 11. September wäre der falsche Krieg aus dem falschen Grund zur falschen Zeit. Er wäre jenes Abenteuer, dem sich Gerhard Schröder verweigern wollte, als er den Vereinigten Staaten uneingeschränkte Solidarität versprach. Ein Mandat des Bundestags für eine deutsche Beteiligung gibt es nicht. Ein solches Mandat darf es auch nicht geben. Umso leichtfertiger war die Entsendung einer ABC-Abwehrtruppe mitsamt 2 Dutzend Spürpanzern Fuchs nach Kuwait. In diesen Tagen beginnen 4-wöchige Manöver, in denen die Bundeswehrsoldaten den Einsatz in der Wüste üben. Es gehe, rechtfertigte Rudolf Scharping ihre Entsendung, um defensive Fähigkeiten für den Fall, dass diese irgendwann und irgendwo gebraucht würden. Ist es dem Kanzler mit seiner Absage an militärische Abenteuer ernst, müsste er die Spürpanzer nach dem Manöverende schleunigst in die Heimat zurückbeordern lassen. Die meisten Kriegsverbrecher kommen ungeschoren davon. Doch Slobodan Milosevic soll büßen für seine Taten. Schuld und Sühne. Oliver Farni in der Woche über das Milosevic-Tribunal. Mit Milosevic steht ein ganzes Jahrhundert vor Gericht. Das 20. war das blutigste der Geschichte. Weit über 130 Millionen Tote, 2 Weltkriege, etliche Kolonialkriege, unzählige Stellvertreterkriege, Bürgerkriege, Holocaust und Faschismus, Stalinismus. Und es war das Jahrhundert, in dem das Kriegsverbrechen in den Rang eines politischen Instruments erhoben wurde. Bombenteppiche auf Vietnam, Killing Fields, Ruanda, Apartheid und Völkervertreibungen, überall Gemetzel. Auf die gerade angebrochene Zeit möchte man seine späte Geburt auch nicht verwetten, denkt man an die kürzliche Rehabilitierung des gerechten Krieges durch George W. Bush. Fast immer gingen die Gräuel von Europa aus, der Wiege der Zivilisation. Heute schon massakriert, Homo sapiens? Zwar verfasste die internationale Gemeinschaft immer neue Abkommen, schwacher Widerschein der Massenmorde und Kriege, vom Völkerbund über die UN-Charta zur Genfer Konvention und diversen Menschenrechtserklärungen. Oberste Regel blieb immer die staatliche Souveränität, also die Nichteinmischung. Seit dem Fall des Ostblocks und dem Genozid in Ruanda wankt dieses Prinzip. Die Franzosen, in Ruanda mitschuldig geworden, legten die Interventionsdebatte auf. Die Kriegsverbrechertribunale für Ruanda und Jugoslawien schließlich waren nur als Zwischenschritte gedacht zu einem Welttribunal, das ab 2004 richten soll. Washington stellt sich quer. Die Großmacht neigte nie dazu, die ethischen Maßstäbe, auf die sie sich gerne selbst beruft, an das eigene Führungspersonal anzulegen, schon gar nicht durch fremde Richter. Der derzeit mächtigste Mann der Welt, George W. Bush, suche neues Recht zu schaffen, das Recht des Starken, bemerkt Oliver Farni. Amerika hebt ab. Superman fliegt wieder. Martin Kilian in der Weltwoche. Schauen Sie doch, oben am Himmel, es ist ein Vogel, es ist ein Flugzeug, es ist Superman. Die Comicfigur, der Mann aus Stahl. Mit 63 Jahren schwingt sich die amerikanische Pop-Ikone schlechthin derzeit erneut in vertraute Höhen. Jung und schön und plötzlich relevant. Amerikas Heldenverehrung nach den Terroranschlägen im September hat den alten Haudegen wieder ins Bewusstsein der Nation gerückt. Schließlich ist er der Held aller amerikanischen Helden. Nicht überraschend also, wenn eine Operation Superman die Retter vom World Trade Center mit Spielzeugfiguren des rasanten Fliegers im blauen Spandexanzug und flatterndem Cape beschenkt. In unzähligen Comicstrips, im Fernsehen, im Radio und in 4 Filmen kämpfte der Mann aus Stahl für das Gute, für Wahrheit, Gerechtigkeit und die amerikanische Lebensweise. Klar doch, dass eine derartige Lichtgestalt wieder Konjunktur hat. Man sehnt sie herbei und träumt von ihren Heldentaten. Aufgewacht heute Morgen und was sah ich? Raub, Gewalt, Verrücktheit. Superman, Superman, ich möchte fliegen wie Superman, brachten die Kings die Faszination mit dem Übermenschen auf den Poppunkt. Wohlgemerkt, ein amerikanischer Übermensch. und damit keiner von Nietzsches dunkler Sorte, sondern ein Helfer der Menschheit, ein Bollwerk gegen die Schurken dieser Welt. Das war der Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon war Henning von Löwies. Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik.